Erster danach sprach Gott zum zweiten Mal zu Jona und sagte, Zweiter, steh auf und geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkünde ihnen die Botschaft, die ich dir geben werde. Dritter, Jona stand auf und ging nach Ninive, wie Gott es ihm befohlen hatte, denn Ninive war eine sehr große Stadt, die man in 3 Tagen durchqueren konnte. Vierter, Jona ging einen Tag lang in die Stadt hinein und predigte, indem er sagte, in 40 Tagen wird Ninive zerstört werden. 5. Die Menschen von Ninive glaubten Gott, deshalb riefen sie ein Fasten aus und zogen Trauerkleider an, alle, vom Wichtigsten bis zum Unwichtigsten. Sechster, als der König von Ninive davon hörte, stand er von seinem Thron auf, legte seinen königlichen Mantel ab, zog ein Trauerkleid an und setzte sich in den Staub. Siebter, er ließ in Ninive bekannt geben und befahl, der König und seine wichtigen Leute haben befohlen, weder Menschen noch Tiere, weder Rinder noch Schafe, sollen etwas essen oder trinken. Sie dürfen nicht grasen und kein Wasser trinken. 8. Stattdessen sollen sich Menschen und Tiere in Trauerkleider hüllen und mit aller Kraft zu Gott rufen, damit jeder sein schlechtes Verhalten und die Gewalt, die er tut, beendet. 9. Vielleicht ändert Gott seine Meinung und bereut es, sodass er seinen großen Zorn loslässt und wir nicht sterben müssen. 10. Als Gott sah, dass sie ihr schlechtes Verhalten änderten, bereute er das Unglück, das er ihnen angedroht hatte, und ließ es nicht geschehen.